Die Nacht fällt, Schatten schleichen sacht. Ein Drink im Dunkeln, heimlich gemacht. Barbiturate, leise und fein. Löschen das Licht, lassen dich allein. Im Kampf gegen das Unrecht in dieser düsten Weite.